WDR 5. Neugier genügt. Banal erscheinen die Dinge immer nur dann, wenn sie reibungslos funktionieren. Zum Beispiel, die Uhr zeigt Mitternacht, der Mensch legt sich ins Bett, senkt das müde Haupt aufs Kissen, löscht das Licht und geht innerhalb von Minuten auf Standby. Den meisten Leuten gelingt das in den meisten Nächten. Wie hast du geschlafen? Danke, gut, nächstes Thema. Klingt doch super. Aber es gibt ja auch die anderen Leute und die anderen Nächte. Und nicht immer hat man die Sache selbst in der Hand. Man denke da etwa an dieses markante Problem. Oder an die weibliche Variante. Ebenfalls sehr gern genommen. Und auch jedes Mal aufs Neue schön. Straßenbauarbeiten morgens um 6:30, LKW-Getöse ohne erkennbaren Anlass und ohne Rücksicht auf die Uhrzeit, Fluglärm mitten in der Nacht und natürlich das Toben der lieben Hausgenossen. Wer da ruhig weiterschläft, ist wahrscheinlich aus Stein. Doch leider ist die Liste der möglichen Komplikationen damit nicht vollständig. Denn regelmäßig wälzen sich 10-15% der Deutschen quälend lange Stunden in ihren Betten und können ganz ohne störende Außenfaktoren nicht ein- oder durchschlafen. In realen Zahlen sind das 8-12 Millionen Individuen. Es ist so, dass jeder Mensch Ein- und Durchschlafstörungen kennt. Ich denke mal, in Stresssituationen, Belastungssituationen, Schmerzen, Trauer, all diese Situationen kennen wir. Man redet von einer chronischen Einschlafstörung, wenn diese Störung über 4-6 Wochen andauert und nicht mehr von sich aus alleine verschwindet. Dr. Lennart Knaak ist eine Art von Arzt, der viele von uns nie begegnen. Der Mann ist Somnologe, also Schlafarzt, und er ist einer der Leiter von Intersom, einem Zentrum für Schlafforschung und Schlafmedizin in Köln. Wenn es nach Lennart Knaak ginge, wäre sein eigenes Betätigungsfeld schon lange nichts Exotisches mehr. Schlafstörungen seien, sagt er, ja nicht nur überaus verbreitet, sondern auch in vielen Fällen körperlich begründet und dann recht gut behandelbar. Ich lasse mich auch einmal im Jahr untersuchen, weil ich auch aus gesundheitlichen Gründen eine Kontrolle mache. Ich habe eine gewisse genetische Veranlagung, eine schlafbezogene Atmungsstörung zu entwickeln. Da kann ich auch ganz offen drüber reden. Ich finde, das ist kein Tabuthema. Und deshalb lasse ich mich auch mal messen. Außerdem ist es für mich auch immer ganz interessant, mal zu sehen, wie läuft das ab, mal auf der anderen Seite sozusagen zu liegen. Die schlafbezogene Atmungsstörung ist auch bekannt unter dem Namen Schlafapnoe. Im rätselhaften Reich der Schlafstörungen ist sie wie eine Hummel im Spinnennetz. Leicht zu erkennen und normalerweise mechanisch zu beseitigen. Schließlich ist auch eine Art Mechanismus für die Atemaussetzer verantwortlich. Die oberen Atemwege werden im Schlaf enger. Und zwar nicht nur enger, sondern sie fangen an, auch zum Teil sich zu verlegen. Das Problem ist, dass die Betroffenen das nicht mitbekommen und dass dann diese Verlegung dazu führt, dass die Sauerstoffversorgung unterbrochen wird und dann der Körper in eine Extremsituation gelangt. Eine Alarmsituation unterbricht dann diesen Mechanismus und dann bekommen wir für wenige Sekunden wieder Luft. Allerdings, ergänzt Lennart Knaak, sei die Weckreaktion, die das Ringen um Luft mit sich bringt, so kurz, dass der Betroffene sie gar nicht mitbekomme. Selbst dann nicht, wenn das Ganze 500-600 Mal pro Nacht passiere. Der einzige Hinweis sei dann das miese Gefühl am nächsten Tag. Wie gerädert, extrem schläfrig. Typisch ist, dass man schon entweder morgens nicht ausgeruht aufwacht oder schon im ersten Drittel des Tages bei allen monotonen Situationen einschläft. Schlafapnoe ist unter Umständen gefährlich für das Herz-Kreislauf-System. Es ist wichtig, sie zu behandeln. Atemmasken und spezielle Kieferschienen sollen helfen, das schlaffe Gewebe so in Position zu halten, dass der Atem frei strömen kann. Sehr lästig für den Einzelnen, aber im Grunde eben eher unkompliziert. Ich brauche 6-8 Stunden Schlaf. Hey-ja, ho. 9 Stunden wären schön, am liebsten aber 10. Anders liegt der Fall, wenn der Grund für den Schlafmangel zwar ebenfalls offensichtlich, aber ungleich schwieriger abzuschalten ist. Kinder verhalten sich beklagenswert lange, beklagenswert unkooperativ, wenn es um das Bedürfnis ihrer Eltern nach Schlaf geht. Eigentlich müssten sie nur die ersten 6 Monate ihres Lebens Nacht für Nacht aufwachen und trinken. Danach könnten sie, rein theoretisch, ohne Boxenstopp bis zum Morgen selig schlummern. Aber die wenigsten Kinder machen pünktlich von ihrer körperlichen Fähigkeit zum Durchschlafen Gebrauch. 5 Jahre könne das schon mal dauern, bis so ein Juniorbürger ein sozialverträgliches Schlafverhalten entwickelt habe, unkt Lennart Knaack. Wenn wir als Erwachsene morgens zur Arbeit müssen und früh aufstehen müssen, wir haben Rhythmen, wir haben Zeitgeber, die uns natürlich auch sagen, wann wir wach und müde sind. Kinder müssen diese Zeitgeber erstmal aufnehmen und selbst verarbeiten. Deshalb ist es oft schwierig. Die schlafen oft nachmittags. Aber die sind natürlich noch durch viele Dinge in ihrer Umgebung aktiviert und neugierig. Und die brauchen Regeln. Und diese Regeln müssen sie lernen. Eine klassische gute Nachricht hört sich natürlich anders an. Trotzdem liegt Hoffnung in den Worten des Somnologen. Die frohe Botschaft lautet ja, irgendwann wird es besser. Das gilt aber nur für Schlafgestörte, deren Problem so klar erkennbar ist und sich irgendwann schlichtweg auswächst. Immer schön gemächlich, immer schön bedacht. Was sein muss, das muss sein. Rom haben sie schließlich auch nicht an einem Tag gemacht. Es gibt eine weitere große Gruppe von Schlechtschläfern, deren Lage deutlich verzwickter ist, nämlich jene, die aus unbekanntem Grund zu kurz, zu wenig, zu selten und zu leicht schlafen. Sie haben, mit Verlaub, die Arschkarte in diesem Spiel, denn da sie keine knallharten Fakten vorlegen können, die ihnen den Einzug in Morpheus' Arme verwehren, unterstellt man ihnen psychische Probleme. Da ist es fast ein bisschen ironisch, dass gerade der Schlafentzug dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit für psychische Auffälligkeiten bei den Betroffenen steigt. Wenn man eine Disposition zur Schizophrenie hat, dann kann Schlaflosigkeit so einen Schub auslösen. Es ist nicht selten so, dass aber umgekehrt eine psychotische Phase mit Schlaflosigkeit beginnt. Da muss man immer gucken, wo ist die Henne und wo ist das Ei. Natürlich ist es auch so, dass sie bei nicht-schizophrenen Patienten möglicherweise psychotische Symptome auslösen können, wenn sie sie unter einen unspezifischen Stress setzen. Dazu gehört auch Schlaflosigkeit. Dr. Manfred Lütz ist Psychiater. Er leitet das Alexianer Krankenhaus in Köln. Als im letzten Jahr eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht wurde, laut der 24-stündiger Schlafentzug bei gesunden Menschen Symptome von Schizophrenie auslösen kann, war Manfred Lütz nicht überrascht. Die Tatsache als solche ist ihm lange vertraut. Aber er fürchtet, dass durch solche Meldungen die Angst vor psychischen Krankheiten unnötig geschürt wird. Er betont, dass noch kein Mensch allein durch Schlafmangel schizophren geworden sei. Wer also nach durchwachter Nacht Folgendes an sich entdecke, möge ruhig bleiben. Akustische Halluzinationen, kommentierende Stimmen, dialogische Stimmen, dass man Dinge wahrnimmt und die auf sich bezieht, wahnhaft. Das sind klassische Symptome der Schizophrenie, auch Ich-Störungen, dass man nicht mehr weiß, wer bin eigentlich ich. Es gibt eine Fülle von Symptomen natürlich, aber ich vermute, dass hier am ehesten Halluzinationen oder Wahnphänomene gemeint sind. Warum muss der Mensch überhaupt schlafen? Und wieso ist es so offensichtlich schädlich, wenn es damit nicht klappen will? Der Somnologe Lennart Knaack kann es erklären. Ja, Schlaf ist ein Bewusstseinszustand, den quasi alle Wirbeltiere, alle Organismen mehr oder weniger in unterschiedlicher Form durchmachen. Er ist zum einen erforderlich, dass regenerative Prozesse im Organismus eine Rolle spielen, sozusagen die Speicher aufladen. Der andere Punkt ist, dass zum Beispiel in Schlafphasen wie dem REM-Schlaf Verarbeitung, Löschen und Anlegen von Gedächtnisspuren stattfindet. Und deshalb kann man nicht nur sagen, dass Schlaf ein passiver Zustand ist, wo man einfach runterfährt, sondern wo auch komplexe neuronale Prozesse stattfinden. Man kann genau sehen, wann der Schlafübertritt ist. Das kann man von den Hirnstromwellen genau sehen. Und man hat mittlerweile auch die Neurotransmitter und die Areale im Gehirn identifizieren können, die dann aktiv werden und den Schlaf dann initiieren. Wer genau wissen will, was in seinem eigenen Körper los ist, während er schläft oder eben nicht schlafen kann, dem bleibt nichts anderes übrig, als sich über Nacht in ein Schlaflabor zu legen. In einem solchen hat Eva Blonien neben dem Medizinstudium 5 Jahre lang gejobbt. Dass sich kein Patient finden ließ, der sich während seiner Testnacht im Labor mit dem Mikrofon begleiten lassen wollte, wundert sie nicht. Die Betroffenen hätten auch so schon genug technisches Gerät um sich herum. Es gibt einmal ein normales EKG. Damit wird die Herzfrequenz überwacht und geguckt, ob es zum Beispiel zu Herzrhythmusstörungen in der Nacht kommt. Dann gab es einen Gurt über der Brust und über dem Bauch, der die Atmung überwacht. Dann einen Clip so am Finger, der die Sauerstoffsättigung überwacht. Dann gab es noch einmal 2 Kabel am Bein, die den Muskeltonus da messen, um zu sehen, ob sich der Patient bewegt nachts. Und dann gibt es noch Kabel am Kopf für ein EEG, um die Schlafphasen zu analysieren. Das ist ein Elektroenzephalogramm, das die Gehirnaktivität misst. Außerdem wird jeder Schlaflaborgast die ganze Nacht gefilmt, aus Sicherheitsgründen. Eva Blonien hat immer wieder erlebt, dass Patienten mit dieser Gesamtsituation überfordert waren. Insofern könnte sie es sogar verstehen, wenn jemand auf die Idee käme, nicht nur mit Hilfe von Schlafmitteln, sondern gleich mit Narkosemitteln aus dem Bannkreis der Schlaflosigkeit zu flüchten. Ein paar Stunden garantierte Zwangspause. Augen zu. Endlich. Aber die Ärztin warnt ausdrücklich davor, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Sie ist Anästhesistin und weiß, wovon sie spricht. Erstens, sagt sie, sei keine Anästhesie so erholsam wie echter, naturbelassener Schlaf. Denn Schlaf ist, wir erinnern uns, ein Bewusstseinszustand. Und Anästhesie ist das Gegenteil davon, also Bewusstlosigkeit. Zweitens tauge die Narkose niemals als Alltagslösung, weil die Folgen nicht abzuschätzen sind. Es gibt Medikamente, die einfach so in den Gehirnstoffwechsel eingreifen, dass sie dazu führen, dass man einschläft, bewusstlos wird. Es ist aber zum Beispiel so, dass man das gar nicht im Detail weiß, was genau die machen im Gehirn. Man weiß, dass sie funktionieren, aber was genau da auf Zellebene zum Beispiel passiert, weiß man tatsächlich nicht. Davon hat sich vor einigen Jahren ein sehr berühmter Schlafloser nicht abschrecken lassen. Sein Name war Michael Jackson. Sein Problem bestand im Sommer 2009 darin, dass er seit Monaten nicht mehr richtig schlief. Er vergaß seine eigenen Songs, führte Selbstgespräche, hörte Stimmen, die sonst keiner hören konnte und hatte bereits dramatisch abgenommen, wie man heute aus Zeugenaussagen weiß. Sein Leibarzt gab Jackson damals immer wieder Propofol. Der Herr Doktor sitzt jetzt im Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung. Propofol oder Benzodiazepine, das sind halt Beruhigungsmittel, die in einer entsprechend hohen Dosierung dann eben auch zum Einschlafen führen. Und im Endeffekt führt das Ganze zu einer Bewusstseinstrübung, also zu einer Bewusstlosigkeit. Die Atmung hört auf. Das führt, wenn man nichts dagegen tut, natürlich zum Tod. Eigentlich ist längst bekannt, welche Bedingungen herzustellen sind, damit ein Mensch gut und erholsam schlafen kann. Wichtig ist zum Beispiel Regelmäßigkeit. Man geht immer etwa zur selben Zeit in die Federn und steht 8 Stunden später wieder auf. Jeden Tag. Wer nur 6 oder 7 Stunden am Stück schlafen kann, darf und soll am Nachmittag zusätzlich ein bisschen schlummern. Milde körperliche Aktivität ist ebenso schlaffördernd wie eine gelassene Grundhaltung dem Leben gegenüber. Zu viel Alkohol ist schädlich. Jürgen Domian weiß all das. Er hat trotzdem Schlafprobleme und zwar genauso lange, wie es seine Sendung jetzt gibt, nämlich 20 Jahre. Der Grund ist einer, der in der eben gehörten Liste noch zu ergänzen wäre. Der Mensch soll schlafen, wenn es dunkel ist und wach sein, wenn es hell ist. Das ist das Gesetz des Biorhythmus. Als sogenannter Nachttalker macht Jürgen Domian es gezwungenermaßen umgekehrt. Seine Anrufsendung beginnt um 1 Uhr morgens und endet um 2 Uhr. Es folgt eine einstündige redaktionelle Besprechung. Zu Hause kommt Domian gegen 3:30 an und braucht dann mindestens 2 Stunden, bis das Adrenalin aus der Live-Situation abgeklungen ist. Zwischen 5:30 und 6 macht er den ersten Versuch, sich ins Bett zu legen. Die Hölle ist natürlich, wenn man nicht einschlafen kann. Das habe ich auch zu Genüge schon hinter mir, dass ich nicht einschlafen konnte und dann um 7:30, 8 immer noch da lag. Diesen Fehler habe ich früher gemacht, dass ich einfach liegen geblieben bin. Jetzt gebe ich mir maximal 1/2 Stunde. Wenn ich in 1/2 Stunde nicht eingeschlafen bin, stehe ich wieder auf, mache das Licht an, hole mir was zu trinken, etwas Nicht-Alkoholisches und versuche, mein Ritual nochmal zu wiederholen, was ich immer kurz vor dem Einschlafen habe. Das Ritual ist, dass ich eine Folge Simpsons gucke. Und das mache ich dann nochmal. Und das gelingt meistens. Früher hat er sich Hilfe von Schlaftabletten erhofft. Heute ist er fast erleichtert, dass die bei ihm keine durchschlagende Wirkung gehabt haben. Wer weiß, ob er sonst abhängig geworden wäre, überlegt Jürgen Domian. Das Einzige, was er immer nimmt, ist Melatonin. Das Schlafhormon gibt es als Nahrungsergänzungsmittel in Apotheken zu kaufen und hilft dem Nachtarbeiter, Ruhe zu finden. Nur einmal im Jahr, zu Beginn der Ferien, verzichtet er auf die gewohnte Dosis. Jeden Sommer mache ich das Radikalprogramm. Dann hat die Sendung stattgefunden und dann mache ich eine ganze Nacht und einen ganzen Tag komplett durch, um komplett fertig zu sein. Und dann gehe ich relativ früh schlafen, um in einen normalen Rhythmus zu kommen. Das funktioniert ganz gut, aber es ist verbunden mit Jetlag von ein paar Tagen. Und dann bin ich in einem normalen Rhythmus und finde das wahnsinnig exotisch, morgens um 8 Uhr die Sonne zu sehen. 2 Jahre lang hat 1Live-Redakteurin Maike Wöhlner Jürgen Domians Sendung betreut. Für ihren Schlaf bedeutete das, mitgefangen, mitgehangen. Ich glaube auch, dass der Job dazu geführt hat, dass ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, dass Schlaf wichtig ist. Also mir ist Schlaf wichtiger geworden. Ich habe vorher schon auch mal 6 Stunden geschlafen, bin damit ausgekommen. Und seitdem ich bei Domian arbeite, weiß ich, dass ich 8 Stunden Schlaf auf jeden Fall brauche. Der ist mir halt auch wirklich heilig. Also da möchte ich auch nicht von abgelenkt werden. Und da mache ich auch mal eine Klingel aus. Maike Wöhner hat festgestellt, dass ihr Arbeits- und Schlafrhythmus sich schlecht bis gar nicht mit einem normalen Familien- oder Beziehungsleben vereinbaren lässt. Wenn der andere morgens aufsteht und das dann auch zum Beispiel ein Mensch ist, der gerne Wecker weiterstellt, trifft mich das ja dann meistens, gerade in der Phase, wo ich 5 Stunden geschlafen habe. Und das macht einen wahnsinnig. Selbst wenn das dann einfach nur über eine Stunde oder eine halbe Stunde geht, wird man ja dann wirklich die ganze Zeit wach und denkt, ey, aber ich bin ja eigentlich gerade irgendwie in der Hauptschlafphase. Und da gab es schon auch oft mal Tage, wo ich dann einfach nicht mehr eingeschlafen bin und das ist dann schon blöd. Aktuell schläft sie solo. Und auch Jürgen Domian, der sich selbst als Einzelgänger beschreibt, schlägt sich die Nächte derzeit unbegleitet um die Ohren. Allein ist er trotzdem nicht in seiner Schlaflosigkeit. 20.000 Anrufer versuchen in jeder Sendung, ihn zu erreichen. Denjenigen, die durchkommen, liegen häufig dunkle, schwere Themen auf der Seele. Gut möglich, dass sie genau deshalb nicht schlafen können, sagt Domian. Im Laufe der Jahre hat er aber auch ungezählte Rückmeldungen von Menschen erhalten, die nur zuschauen und zuhören wollen und denen er das Wachliegen zumindest zwischen 1 und 2 erleichtert. Das ist ja ein buntes Kaleidoskop von Menschen, von Schichten, von Berufsgruppen, von Alter. Also es gibt, glaube ich, kaum eine Gesellschaftsgruppe, die hier noch nie angerufen hat, geschweige denn, die das sieht. Das sind ja dann noch wieder ganz andere. Mir hat mal der ehemalige Außenminister Genscher auf einem Fest erzählt, dass er ganz oft abends mit seiner Frau die Sendung im Bett guckt. Jürgen Domian empfindet seine Situation als durchaus vertrackt. Denn einerseits weiß er aus all den Jahren, dass er tief und gut schlafen muss, wenn er am nächsten Tag funktionieren und in intakten Sätzen kommunizieren will. Und andererseits? Ich finde den Schlaf aber auch stets etwas Unheimliches. Nicht umsonst heißt es, dass der Schlaf der kleine Bruder des Todes ist. Man ist ja, wenn man schläft, weggeschaltet von dieser Realität. Oftmals weiß man gar nicht im Nachhinein, wo man war oder was geschehen ist. Vielleicht ist es ja auch so, wenn man stirbt. Vielleicht wache ich nie wieder auf. Ich begegne dem Schlaf, obwohl ich ihn auch schon gut kenne, immer mit einem verschleierten Gefühl der Angst. Ich finde es unheimlich. Schlaf ist unheimlich. Nur wenn die Sendung Sommerpause hat, schläft Jürgen Domian problemlos und ohne Unbehagen ein. Vielleicht sei das die Tragödie seines Lebens, sagt er zum Abschied, dass diese Sendung, die er liebe, und sein Bedürfnis nach unkompliziertem Schlaf niemals zu vereinbaren seien. Einige Tage nach dem Interview wird die Entscheidung publik, dass der Nachttalk Domian Ende 2016 eingestellt wird. Der Moderator wird mit folgender Begründung zitiert: 20 Jahre Nachtschicht sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ich habe Lust, mal wieder häufiger die Morgensonne zu sehen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.